Schwefelduft ritten 100 Hexen durch die Luft. Und es gab zur Höllensymphonie eine Hexentanzrevue. Eine dicke Hexe. Ach, Kinder, heute ist Walpurgisnacht. Heute wird der Hokuspokus groß. Heute ist der Teufel los. Ja, Fidibus und dreimal schwarzer Kater. Und Pferdefuß und dreimal Simsalabim. Auf dem Besenstiel im Schwefelduft ritten 100 Hexen durch die Luft. Und es gab zur Höllensymphonie eine Hexentanzrevue.